war auf Suche nach Liebe und Glück. Es war echt verrückt. Ich traf dich beim Tanzen. Der DJ spielte ein Lied. Ich sagte zu dir, du wirst mich völlig aus der Bahn, denn du machst mich einfach an. Du bist meine Königin der Nacht. Lass mich bei dir bleiben heute Nacht. Deine Wünsche werden in Erfüllung gehen. Träume werden einfach wahr. Ich sag dir nur eines, das ist klar. Du bist die Königin der Nacht. Du bist die Königin der Nacht. Ich hab dich gefunden. Einsamkeit ist vorbei, es gibt jetzt uns zwei. Die Liebe gefunden, jede Nacht dein Gefühl, bin endlich am Ziel. Hey DJ, spiel nochmal dieses Lied, das für mich